Was heißt mit Beharrlichkeit beten? Es heißt, dass wir, wenn Gott uns nicht sofort erhört, nicht müde werden dürfen zu beten, sondern dass wir vielmehr mit noch größerem Eifer fortfahren müssen zu beten.